Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen zur letzten Domian-Ausgabe in diesem Jahr. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer Freitagnacht, eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, 0800, wie immer 5678 111. Wolfgang ist der Erste und Wolfgang ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Wolfgang. Hallo. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich halt drogenabhängig war, drei Jahre lang, und jetzt seit zwei Jahren clean bin, aber jetzt meine Panikattacken. Ich habe halt Angstzuständen vor Großstädten. Welche Drogen hast du genommen? Ich habe Kokain und Crack genommen. Und Crack? Ja. Und ganz schlimmes Zeug, ein Teufelszeug. Ja, weiß ich. Habe ich mittlerweile auch mitbekommen. Nur bei mir ist das halt so, dass ich jetzt ab nächstes Jahr eine Umschulung machen möchte, zum Koch. Und da hat man mir hier geraten, wo ich jetzt wohne, dass es besser wäre, wenn ich in eine größere Stadt gehe, wo es mehr Hotels und Restaurants gäbe. Ja. Da hätte ich eine bessere Chance. Ja. Nur ich habe halt Angst, wenn ich wieder in eine größere Stadt gehe, dass ich dann wieder zurückfalle auf die Drogen. Also größere Stadt bedeutet für dich Panikattacken? Ja. Was heißt das genau, Panikattacken und größere Stadt? Wie kann ich mir das vorstellen? Du kommst irgendwo in eine größere Stadt mit vielen Menschen und was passiert dann? Ja, das geht dann halt, nee, mit den Menschen hat das eigentlich nichts zu tun. Nur ich habe halt Angst, dass ich dann wieder an die Leute gerate. Achso, ich verstehe. Du hast Angst, dass du aufgrund des Milieus, was in einer größeren Stadt herrscht, dass du eher wieder in Kontakt mit der Szene kommst. Ja, genau. Ja. Dass ich da wieder rückfällig werde. Mhm. Weil das ist mir, bevor ich jetzt, vor den zwei Jahren, habe ich einen super Job in Stuttgart gehabt. Und was hast du da gemacht? Da habe ich für Mercedes Innenverkleidung hergestellt. Ah ja. Und in diesem Job kannst du nicht mehr zurückgehen? Nee, das war auch nur durch eine Zeitarbeitsfirma. Ich bin normaler Käufer. Ach so. Was ich auch momentan ausübe. Du sagst, dass du drei Jahre abhängig warst, schwerst abhängig warst. Also ich habe täglich konsumiert. Ja, wie bist du dann davon weggekommen? Ja, das war damals ganz einfach. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr darauf. Ich habe schon mal versucht gehabt, davon wegzukommen. Dann ging das mal zwei Wochen, da bin ich wieder rückfällig geworden. Und dann habe ich mir dann gesagt, weil ich da unten alles verloren habe, und da habe ich mir dann gesagt, du machst das jetzt so, packst deine Sachen und gehst zu deiner Mutter, also zu meiner Mutter. Na, und dann bin ich dann halt, hab ich meine Sachen gepackt und bin einfach von da unten weg. Ich war ja in Frankfurt, bin von Frankfurt weg und bin zu meiner Mutter zurück. Ja. Und dort habe ich dann meinen Entzug gemacht. Aufgrund deiner eigenen Überlegung und deiner eigenen Willensstärke. Du warst nicht in irgendeiner Therapie, in einer Drogenklinik oder irgendwas. Du hast es für dich so entschieden, quasi, ich will es nicht mehr so und ich mache das jetzt da im Haus oder Wohnung meiner Mutter. Ja, okay, ich hatte Drogenberatung, hatte ich schon zweimal die Woche gehabt. Na gut, aber dann regelmäßig auch hingegangen. Ja. Und gut, aber dennoch ist es eine tolle Leistung, finde ich. Also Gratulation. Nach drei Jahren Abhängigkeit von diesem schlimmen Zeug ist das schon eine tolle Sache, finde ich. Wie lange bist du jetzt insgesamt clean? Zwei Jahre. Zwei Jahre bist du clean. Genau, ja. Sagst du auch gerade, genau. Ich finde, das müsste man sehr ernst nehmen, oder das ist sehr ernst zu nehmen, wenn du sagst, ich habe Angst vor einer Großstadt, weil ich eventuell da wieder in Kontakt mit einem bestimmten Drogenmilieu kommen könnte und ich könnte rückfällig werden. Wenn du das so sehr sagst und wenn die Angst so groß ist, würde ich mir wirklich überlegen, in irgendeiner Weise doch einen Job zu finden, und das muss doch möglich sein als Koch, in einer kleineren Stadt oder vielleicht sogar in einem ländlichen Raum. Wenn vielleicht auch die Chancen, das mag ja sein, in einer Großstadt größer sind. Aber solange die Gefahr da ist und du Sorge hast, wieder rückfällig zu werden, würde ich mich gar nicht dieser Gefahr aussetzen an der Stelle. Ja, das habe ich mir ja auch schon überlegt. Aber das geht darum, weil ich kann ja nicht immer der Großstadt ausweichen. Ich habe mich jetzt noch nicht mal getraut, weil ich weiß noch ganz genau, damals hat alles eigentlich okay, durch den Arbeitskollegen angefangen hin und her. Aber richtig die Szene habe ich damals kennengelernt, da habe ich einfach nur einen Weihnachtsmarkt besucht. Mhm. Und bin einfach nur mit meiner Freundin über den Weihnachtsmarkt drüber geschlendert und ich wollte unbedingt mal das Milieu kennenlernen. Und da bin ich einfach mal ins Milieu rein. Aber ja, und hab da ein bisschen geschnuppert und hab zu viel geschnuppert. Am nächsten Tag war ich wieder im Milieu drin. Ja, aber das ist ja schon eine seltsame Sache. Warum, du gehst über den Weihnachtsmarkt und du sagst, du wolltest ganz einfach mal das Drogenmilieu dieser Stadt kennenlernen. Warum? Ja, ich weiß es nicht. Das war einfach nur gerade in Frankfurt dieses Bahnhofsviertel. Mhm. Nicht das Drogenmilieu damals, sondern einfach nur das Bahnhofsviertel. Ich habe vorher zwar schon Speed und Pep genommen, aber auf die richtigen harten Drogen bin ich dann erst durchs Bahnhofsviertel. Bist du eigentlich im Moment irgendwie in einer therapeutischen Betreuung? Nee, im Moment gar nicht. Gar nicht? Nein. Ich habe nämlich eigentlich zwei Ideen. Einmal die gerade schon gesagte, dass wenn da so eine Unsicherheit bei dir vorherrscht, dass du dich beruflich doch erstmal vielleicht auf einen ländlicheren Raum konzentrieren solltest, würde aber parallel an deiner Stelle auch nochmal oder vielleicht für eine gewisse Zeit zu einem Therapeuten gehen. Denn da scheint ja irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Wenn du so anfällig bist und so ängstlich in Kontakt zu kommen mit einer Großstadt, da stimmt was nicht. Da muss man dran arbeiten. Und das kannst du nur mit einem guten Psychologen machen. Ja, okay, das habe ich mir auch schon überlegt. Ja, weil würde ich dir empfehlen. Ja, das wäre dann die einzigste Möglichkeit. Ja, dass du halt jetzt wirklich auf diesen beiden Schienen fährst. Kann ich dir können wir dir ein bisschen behilflich sein, vielleicht noch mit einer Adresse oder vielleicht mit irgendeiner Anlaufstelle? Ja, das wäre auch nicht schlecht, weil ich habe mich als hier unten, wie gesagt, ich bin clean, aber ich habe halt Angst, irgendwie eine größere Stadt zu verlassen. Ich verstehe. Ich mich hier unten auch gar nicht mit großartig befasst, weil ich auch gesagt hätte, ich suche mir jetzt einen Psychologen oder einen Therapeuten oder so. Also wir machen das so, du legst auf, der Peter, mein Psychologe, der heute Nacht hier bei mir ist, ruft dich an, gibt dir ein paar gute Ratschläge und er wird dir vielleicht mit Sicherheit seine Sichtweise auch noch sagen, was du am besten machst, okay? Okay, und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Dankeschön, sehr nett. Und auch von meiner besten Freundin Katrin auch einen schönen Gruß zum Geburtstag. Sehr lieb, vielen Dank. Okay. Schöne Weihnachten, Wolfgang. Danke, gleichfalls. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, das ist heute die letzte Sendung vor Weihnachten und in diesem Jahr. Und wir sind übrigens dann wieder hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und im Radio bei uns live am 14. Januar. 14. Januar geht's dann wieder los. Silvia, 41 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Silvia. Grüß dich, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin in den Ex meiner Tochter verliebt. In den Ex der Tochter? Ja. Ist ja schon mal gut, dass es nicht mehr der aktuelle Freund der Tochter ist. Ist ja schon mal ein großes Problem weniger. Ja. Wie alt ist denn der junge Freund? 25. Mhm. Ist er denn in dich auch verliebt oder nur du in ihn? Ich weiß es nicht so richtig. Mhm. Wie lange bist du schon in ihn verliebt? Mhm. Schon über ein Jahr. Während die auch noch zusammen waren? Ja. Mhm. Und wie lange sind die jetzt getrennt? Mhm. Ja, knapp ein Jahr. Ach so. Also es fing vorher schon ein bisschen an. Eigentlich von Anfang an, aber ich hätte mich ja nie getraut, ihn anzusprechen in der Art und Weise. Also die sind ein Jahr getrennt und vorher waren die zusammen, aber da warst du auch schon, hast du auch schon ein Auge auf ihn geworfen. Ja. Ja. Genau. Gibt es denn jetzt überhaupt noch Kontakt zwischen ihm und euch? Ja, zwischen ihm und mir gab es schon öfter Kontakt und er hat mit mir gesprochen und wenn er Probleme hatte und so. Und dann auf einmal fing er auf eine ganz andere Tour an, da habe ich SMS gekriegt und was weiß ich nicht alles. Was sinnst er dir denn? Ja, dass er mich liebt. Ach so, also doch. Ja, aber... Doch sowas. Ja, es ist auch schon mehr gewesen, aber dann hat er sich zurückgezogen und meint, das durfte wohl nicht sein. Wie, was ist denn mehr gewesen? Real auch oder nur... Ja. Was ist denn gewesen? Ja, wir waren auch zusammen. Ihr habt miteinander geschlafen? Mhm. Sex? Mhm. Aha. Und dann hat er sich zurückgezogen und gesagt, das darf ja wohl nicht sein. Mhm. Was meint er damit? Weil ihr so viel altersmäßig auseinander seid, oder? Nee, ich denke, weil ich verheiratet bin. Ach, du bist doch noch verheiratet. Mhm. Ich hatte ja gerade schon für dich angenommen, dass du Solo bist, aber man muss ja immer alles grundsätzlich fragen. Mhm, also klar. Du bist auch noch verheiratet. Ja. Wie ist denn die Beziehung zu deinem Mann? Ja, mehr eine Zweckgemeinschaft, ne? Mhm. Also keine Liebe mehr? Nein. Im Bett ist auch nicht mehr so rosig? Nein. Mhm. Wie viele Kinder hast du oder habt ihr? Drei insgesamt. Wie alt ist der oder die Jüngste? Die Jüngste ist 14. 14. Mhm. Also musst du noch, hast du familiäre Aufgaben und klar. Mutterpflichten, ne? Aber auch ein bisschen Anerkennung und Liebe möchte man auch nicht verzichten. Natürlich, natürlich. Mhm. Seit wann ist das denn schon tot letztendlich zwischen dir und deinem Mann? Ach, ich weiß es nicht. Wir haben eine Zeit lang getrennt gelebt. Mhm. Und dann ist er wieder hier eingezogen, aber es ist nicht das Gelbe vom Ei. Das heißt, wenn ihr getrennt gelebt habt, ja. War ja schon sehr viel kaputt, wenn ihr ja, schon ne, euch zu dem Schritt entschieden habt. Na klar. Und warum seid ihr dann wieder zusammengekommen? Oder zusammen gewohnt zumindest? Das versorgt sein. Dass du versorgt bist? Mhm. Mhm. Aber dafür muss er doch nicht bei dir wohnen. Tja. Habe ich vielleicht gedacht. Wir haben auch zusammen eine Eigentumswohnung und das ist alles so eine Sache. Das ist alles so ein bisschen schwierig. Mhm. Ich habe das aber immer noch nicht verstanden, warum er dann warum er in diese Wohnung gezogen ist. Um auch die Miete alleine zu sparen, wenn du sagst, da ist eine Eigentumswohnung, hat das finanzielle Gründe auch für ihn, dass er wieder zu dir gezogen ist? Ja klar, wenn er nicht zu mir gezogen wäre, hätte er die Wohnung verkaufen müssen. Ja, so. Dann wäre das Geld aufgeteilt worden und das wollte er unter allen Mitteln verhindern. Hm. Und das wäre aber wahrscheinlich das Klügste gewesen, ne, für euch alle. Richtig. Nur wegen Geld und wegen einer Wohnung ja. kann man nicht zusammen sein mit einem Menschen. Ja, wie ist denn so die Stimmung, wenn ihr so euren Alltag lebt? Ist die auch gespannt und gereizt? Mein Leben her, ne? Mhm. Er geht seinen Weg, ich gehe meinen Weg. Mhm. Und damit ist das so. Wie würde er denn reagieren, wenn er mitbekäme, dass du da einen Freund hast? Ja, bestimmt nicht sehr angetan. Obwohl gar nichts mehr läuft bei euch. Aber das ist sein Problem. Mhm. Wäre es dir egal, wenn er eine Freundin hätte? Ja. Also so weit hast du schon innerlich Abschied genommen von der ganzen Sache, dass dir das völlig egal ist? Ja. Mhm. Mir wäre es auch egal, wenn das wüsste, weil dann soll er geben, wenn es ihm nicht passt. Mhm. Nochmal zurück auf den jungen Freund, der 25 ja. Jahre alt ist und nur 41 Jahre alt ist. Ist er denn wenigstens solo oder gibt es da auch noch Probleme, dass er noch eine Freundin hat? Nee, der hat keine Freundin. Also, man kann daraus doch auch schließen, dass er schon interessiert ist und auch in dich verliebt ist. Mhm. Aber aus Vernunftgründen und weil er nicht vielleicht in die Beziehung ja. reinfunken will und so weiter, er sagt, nein, ich möchte es nicht. Genau. Habt ihr nur einmal miteinander geschlafen oder schon ein paar Mal? Nee, einmal. Einmal. Wie lange liegt das jetzt zurück, dass ihr miteinander geschlafen habt? 3 Wochen ungefähr. Ach, das ist auch noch ganz, ganz neu. Mhm. Und danach, was habt ihr euch da so zugefunkt? Ja, im Prinzip nur so verblieben, dass wir ein bisschen Gras drüber wachsen lassen wollen und dann eigentlich nicht mehr drüber reden. Mhm. Aber ich kann da nicht von ablassen. Ich weiß nicht, du denkst, da immer noch Hoffnung. Du denkst viel an ihn? Mhm. Nur. Nur? Mhm. Voller Träume und Sehnsucht? Mhm. Mhm. Meinst du, dass das bei ihm auch so ist? Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Mhm. Das möchte ich ja noch ergründen. Mhm. Weiß er denn, dass diese Ehe eigentlich keine Ehe mehr ist mit deinem Mann und ja. zwischen dir? Das weiß er. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist ein doppeltes Problem, was du da präsentierst, Silvia. Mhm. Das ist einmal das Problem, du und dein Mann und diese Ehe, in Anführungszeichen, ja keine Ehe mehr ist und dieses vermurkste Zusammenleben. Und jetzt einmal die Tatsache, dass du einen Freund hast, der vielleicht auch noch viel jünger ist. Ich weiß nicht, ist denn das für ihn ein Problem eigentlich, dass du fast 20 Jahre älter bist? Nee. Das ist ihm egal? Ja. Mhm. Mhm. Das ist nur eben, dass ich in einer Beziehung lebe. Mhm. Also, Punkt 1 wäre, dass im Prinzip eine Klärung stattfinden muss zwischen dir und deinem Mann. Und Klärung heißt, so wie du es jetzt beschrieben hast, klarer kann man das ja gar nicht mehr ausdrücken, heißt Trennung. Mhm. Trennung, damit du eine freie Frau bist. Damit du aus dieser verspannten Murks-Situation in der Wohnung rauskommst. Ja. Und da muss die Wohnung halt verkauft werden, dann ist es halt so. Mhm. So, und wenn das passiert wäre, dann würden sich vielleicht auch die Karten ganz neu mischen mit dem Freund. Und vielleicht hätte er dann auch eine ganz andere Ambition, an dich ranzugehen. Naja, das kann schon sein. Ich glaube, dass du das eine erst in Ordnung bringen musst, bevor du mit dem anderen in die Gänge kommst. Das ist nicht so einfach. Ja, glaube ich. Aber ich meine, wie soll es denn weitergehen? Willst du die nächsten 20 Jahre so leben? Eigentlich nicht. Na, also. Wie würde denn dein Mann überhaupt jetzt reagieren, wenn du sagst, pass mal auf, ich kann so nicht mehr leben, ich möchte, dass wir uns trennen? Weil ich glaube, der wird ausrasten. Ja, aber dann ist es halt so, ne? Ja. Dann ist es halt so. Ja. Da muss ich gucken. Da muss ich noch dran arbeiten. Wie lange ist es her, dass du glücklich gelebt hast? Oh Gott. schon lange. Ich kann mich nicht dran erinnern. Weißt du, was das für ein schlimmer Satz eigentlich ist? Ja, ne? Ich weiß. Ne, weiß Gott nicht, alte Frau, eine eigentlich junge Frau noch von 41 Jahren, ja, sagt, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich mal glücklich war. Ja. Raus aus der Beziehung, Mensch. Mhm. Raus, jeder Tag, den du da verbringst, ist vertane, verlorene Zeit für dich. Ja. Ich ermesse mir, dass es viele komplizierte Sachen gibt. Emotionale Dinge, finanzielle Sachen und so weiter. Ist aber alles lösbar. Mhm. Ne? Es darf nicht als Grund dafür vorgehalten werden, dass man weiter in so einer verlogenen Situation lebt. Naja, klar. Ist mein klarer Tipp, und das andere wird sich finden dann mit dem jungen Mann. Na, hoffentlich. Bitte? Hoffentlich. Ja, und selbst den Satz noch, Silvia, und selbst wenn sich das nicht findet, hast du einen schweren Klotz schon mal vom Bein. Ja, ja. Ne? Nämlich du bist eine freie Frau, das ist das Wichtigste, finde ich. Ja, du hast recht. Da muss ich noch an mir arbeiten. Ja, aber steht der Tropfen, hüllt den Stein, ne? Vielleicht klappt's ja. Ja, genau. Nimm dir das fürs neue Jahr vor. Gut, das werde ich machen. Alles Gute. Okay, alles Gute für euch. Dankeschön, tschüss. Steven, 24 Jahre, guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Erstmal die allerherzlichsten Glückwünsche zum Geburtstag. Dankeschön. Auch von meiner Seite. Dankeschön, das ist sehr nett von dir. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen sehr, sehr, sehr, sehr herzlich bedanken für die vielen, vielen, vielen Glückwünsche, die ich bekommen habe, nachträglich bekommen habe auch noch, und die guten Weihnachts- und Neujahrswünsche. Das ist sehr, sehr, sehr freundlich und ein tolles Gefühl für mich, wenn so ein positives Feedback, so positive Rückmeldungen von euch immer kommen. Vielen Dank. Steven, zu dir. Ja, also der Grund meines Anrufs ist mein Sexualleben. Also ich denke, dass ich da ein bisschen aus der Reihe schlage. Mhm. Und zwar hat es damit zu tun, dass ich festgestellt habe, dass ich durch normalen Geschlechtsverkehr, durch normalen Sex einfach keine Befriedigung mehr bekomme. Mhm. Also ich hatte in letzter Zeit Partnerinnen, mit denen es in einen sehr extremen Bereich gegangen ist. Also wie extrem? Also in Form von Spielchen, halt Vergewaltigung, Fesselspiele. Also SM-Richtung? Nicht SM, also es hatte, also ich war da immer außen vor, ich war immer derjenige, der das ausgeführt hat. Also ich Na gut, da warst du die dominante Seite. Genau, das ist richtig. Und das ging auch dann wirklich so weit, dass die ein oder andere drauf bestanden hat, dass ich sie geschlagen habe. Mhm. Und das hat sich in letzter Zeit halt so entwickelt, dass ich da einfach bei normalen Sex, wenn man jetzt eine normale Beziehung hat, eine normale Frau, dass ich da einfach nichts mehr tut bei mir, dass ich diesen keinen Kick mehr bekomme. Also der Kick ist in der letzten Zeit erst gekommen, wenn diese extremen Sachen passiert sind. Genau, ja, genau. Also wenn ein bisschen Gewalt mit im Spiel war und ungewöhnliche Dinge. Ja, ja. Ja. Und es ist halt so, dass ich einfach nicht weiß, inwiefern das noch normal ist oder inwiefern sich das in einem normalen Bereich bewegt. Also es ist auch sehr schwierig, finde ich, dann auch dementsprechend Personen zu finden, obwohl das jetzt in letzter Zeit ganz gut geklappt hat. Aber es ist halt so, dass an die letzte Beziehung, die ist eigentlich daran zerbrochen, ohne dass es irgendwie rausgekommen ist, dass ich so extrem bin, weil ich taste das dann halt ab und schaue, wie weit ich gehen kann. Ja. Und wenn ich merke, da ist Feierabend oder so, dann hatte ich das aus dem Grund gelassen, abgebrochen. Verstehe. Also im Klartext, die übliche 0815 oder zärtliche Blümchensexnummer ist für dich nichts. Überhaupt nichts. Das ist langweilig. Nein, gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt ein Grund ist, wo man sagt, okay, hier ein bisschen gaga, aber noch in Ordnung. Och, ich finde das nicht gaga. Ich finde das durchaus in Ordnung. Ich glaube, du bist in einer großen Gesellschaft von sehr vielen Leuten. Was meinst du, wie viele Leute uns heute noch zuhören, die auch abgähnen bei der Blümchensexnummer und die auch gerne ihre etwas härtere Sexgeschichte praktizieren? Und wenn du bist jetzt 24, das ist ja auch die Zeit, wo man so Sachen entdeckt, oder mit Anfang 20, oftmals nicht immer, oftmals auch später. Ja. Wenn du das jetzt so gewittert hast für dich, dass du eher auf diese harte Schiene abfährst und dass es für dich eine Erfüllung ist, eine sexuelle Erfüllung, ja klar, dann ist es auch in Ordnung. Das ist, finde ich, vollkommen im Bereich des Normalen. Aber also meine Frage ist einfach auch, inwiefern, das kann sich ja noch weiterentwickeln. Also irgendwann ist es ja dann auch so extrem, also ich finde es, für mich ist es schon sehr extrem, also mir gefällt es, und es ist auch eine ganz neue Seite, die ich schon kennengelernt habe. Aber was sollen wir jetzt über was wäre, wenn reden? Ja, nein, das. Also wenn es sich in einer super extremen Weise, ich weiß ja gar nicht, wie wir das jetzt ausdrücken sollen, entwickeln würde, dann können wir nochmal reden. Aber im Moment, wie du es gerade geschildert hast, mit Schlagen und man spielt eine Vergewaltigung nach oder man fesselt sich oder so, mein Gott, ist doch normal, fast schon. was ich hier alles immer so höre, da haut mich das ja gar nicht vom Stuhl, Steven. Ja, ich meine, gut, in gewisser Weise ist das ja auch toll. Ja, sicher, aber es ist halt... Was ist das? Ist es teuer? Nein, toll. Das toll, ist ja, vom genau. Stuhl, weil ja. Wenn es nicht vom Stuhl hat, dann bist du, glaube ich, in der Psychiatrie. Es ist halt so, dass ich halt auch irgendwo Leute suche oder versuche, in so Kreise dann auch reinzukommen. Ja, ja, und es gibt natürlich auch viele Frauen, die so gestrickt sind, die das gerne mögen. Aber die sind sehr schwer zu ändern. Ja, das ist natürlich wirklich immer ein Problem, dass sich da wirklich das Töpfchen, das Deckelchen findet. Ne? Du musst natürlich jetzt auch eine Frau finden, die dann eher so den devoten Teil erfüllt, eher die Sklavin ist für dich. Also Sklavin, so weit geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur wirklich dann so in diesen alltäglichen Sex dass das halt dann nur weitergeht. Also sprich, es gab Situationen, haben wir beim Essen gesessen und es war auch alles verabredet, vielleicht ein paar Tage vorher, dass ich mich dann einfach ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, auf sie stürze, aufs Bett fessel und dass es dann richtig losgeht. Ja. Ohne dass sie dann noch irgendwas groß sagen kann. Ja. Und, ja, das sind doch wunderbare Spielchen. Das finde ich auch. Nur irgendwie, ich habe halt Hemmungen auch dann bei neuen Bekannten oder so, dass irgendwie... klar, das ist das Problem. Du musst es immer austesten und austasten, ob du an so eine Frau gelangst. Oder du musst irgendwelche Wege gehen, vielleicht auch übers Internet, um solche Frauen kennenzulernen. Ja, ja. Das ist ein schwieriges Ding, aber das ist nun mal so. Und das haben ganz viele Leute, dieses kleine Problem, die in dieser Weise gestrickt sind. Mhm. Sag mir mal doch noch eine Fantasie, die du bisher noch nicht so ausgelebt hast, die du gerne ausleben würdest. Die ich ausleben würde? Mhm. Also ich hatte sogar das Glück, eigentlich bisher alles ausleben zu können. Mhm. Also sprich wirklich, dass auch jetzt... Was war denn das für dich Krasseste bisher, was du ausgelebt hast? Das Krasseste? Mhm. Also es war wirklich mit zum Teil, dass man Messer mit ins Spiel gebracht hat. Messer? Ja. Und was wurde mit den Messern gemacht? Also wurde dann einfach an entsprechende Körperteile drüber gefahren, also auch mit der stumpfen Seite, dass da nichts passiert. Mhm. Also es war dann, das sind so Sachen, also dass die dann mit Handschellen auf dem Bett gefesselt war und dass man dann einfach mit der stumpfen Seite mit dem Messer drüber gegangen bist. Genau, ja. So, das ist schon, das ist... Ist okay, Steven. Kein Problem, weiter so. Ja, gut. Vielleicht können sich ja die ein oder andere mal melden, die da irgendwie dann... Nein, aber ganz im Ernst. Ganz im Ernst, ich weiß keine Zahl zu nennen, aber ich witter das so von auch aus meiner Gesprächserfahrung hier und aus dem Bekanntenkreis, dass, ich sag mal, weit über die Hälfte aller Menschen so gestrickt sind. Oder die Hälfte, ja. Dann dürfte es ja nicht so schwierig werden. Ja, also das ist wirklich alles nicht schlimm. Ja. Ich wünsche dir einfach gutes Gelingen, so eine Frau zu finden, mit der du das machen kannst. Und viel Spaß dann bei diesem neuen Sex, ne, den du entdeckt hast. Gut, jetzt bin ich ja auch ganz neue Dinge jetzt erstmal. Alles Gute. Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Peter, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Hallo. Also ich komme nicht drum rum, erst einmal zu sagen, den real herzlichen Glückwünschen, die sich die vielen Zuschauer hier auch bei dir immer wieder komplimentieren, deiner Sendung gegenüber, schließe ich mich erstmal herzlich an. Sehr nett. Freue ich mich, vielen Dank. Ist ja sehr gern geschehen. Und ich finde dich und dein Team sehr integer und sehr kompakt, also sehr nett. Sehr lieb von dir. Toll. Dankeschön. Ja? Aber jetzt zu deinem Thema, ja, deinem Grund, dem Grund des Anrufes. Mich hat gestern das Thema bewegt, Schwerpunkt mit diesen heimischen Wünschen. Mhm. Und vielleicht darf ich dort mal nochmal nachhaken. Mhm. Also die Evolution Natur hat es anständig mit mir gemeint. 1953 bin ich gesund zur Welt gekommen. Ja. Ich bin aber dann mit knapp 18 Jahren als Motorradfahrer von einem Auto angefahren worden. Mhm. Und seitdem, ist jetzt fast 30 Jahre, also insgesamt her, kann ich nicht mehr normal gehen. Ich ziehe schon mal so einen sehr starken Gehfehler. Mhm. Ich habe 7 schwere Hüftoperationen hinter mir. Mhm. Und ich habe also für mich, wenn ich das mal so sagen darf, immer schon seit langem einen heimischen Traum, der mir also so immer wieder ins Gewissen hervorgeweckt wird. Und zwar ist es so, ich bin verheiratet, habe 2 Söhne, 10 Jahre und 8, und beide gesund. Und meine Frau ist auch eine sehr nette und liebe Ehefrau. Mhm. Und nichtsdestotrotz 1994 das letzte Mal operiert worden. Seitdem habe ich also auch eine große Teillähmung des linken Beines. Ich ziehe also mehr das Bein hinter mir her, wie ich gehen kann. Ich muss auch teilweise an Zeigestützen gehen. Ich kann also, ich weiß also seit 30 Jahren gar nicht mehr, wie man normal überhaupt geht. Und mein Traum ist der, dass in meiner Fantasie ich mich gerade in der Winterlandschaft mich in einem Wald begebe, wo ich mich absolut total verausgabe, im Rumtoben, Turnen mit meinen Kindern, durch den Schneestöber, vielleicht einen Hund dazu, meiner Frau, Schneeballschlachten durchführe. Und dieser Gedanke ist so schön und wie gesagt, lässt mir keine Ruhe. Wobei die Realität mich immer wieder einholt. Es ist die Sehnsucht, richtig normal wieder laufen zu können. Und eben dann mit den Kindern rumtollen und Schneeballschlachten machen und nicht auf die Beine achten zu müssen und keine Schmerzen zu empfinden. Ja, genau. Weil die Schmerzen sind auch bei mir, also gut, dass du es angesprochen hast. Ich bin auch jetzt ein bisschen nervöser, wie wir im bergischen Raum hier Bildstörungen haben. Ich kann mir also dein nett freundliches Gesicht jetzt nur vorstellen. Ach, ihr habt Bildstörungen im bergischen Raum? Ja, leider. Vielleicht schneit es dazu an. Ah ja. Und es ist leider nichts daran zu erinnern, aber ich weiß auch, mit wem ich spreche. Ja. Deshalb fällt es mir nicht schwer. Ja. Und das ist also, du sprachst gestern so freundlich, also die Problematik auch an, wo du mit dem Wiener Herrn gesprochen hast, den ich auch hier vielleicht noch sagen möchte, wenn er zuhört, dass ich ihm auch alles Gute wünsche, gesundheitlich, dass also auch wirklich sich keiner vorstellen kann, der nicht behindert ist, was es heißt, behindert zu sein. Und weißt du, ich will dir mal sagen, ich habe gestern, als ich dazu aufgerufen habe, wie gesagt, wir haben heute den geheimen Wunschzettel. Ja, genau. Und habe so Sachen gesagt, Beispiele, was ihr euch immer schon mal gewünscht habt oder vielleicht geheime Wünsche und so etwas. Ich habe in der Sekunde, ging mir das sofort durch den Kopf, wie viele kranke Menschen oder eben auch behinderte Menschen werden jetzt denken, genau sowas, was du gerade gesagt hast, vielleicht ein schwerbehinderter Mensch, der gelähmt ist, einmal laufen. Ja. Einmal im Schnee toll oder am Strand laufen. Ganz genau. Das, was die Menschen, die nicht behindert sind, als normal und selbstverständlich sehen und gar nicht wertschätzen, gar nicht genug wertschätzen. Richtig. Und ja. Das ist schon, denke ich mal, ein wichtiger Aspekt, dass das ist genau, Nagel, sag ich mal, am Kopf getroffen, dass viele gesunde Menschen sich darüber gar nicht im Klaren sind. Und ich habe auch in meinem Leben, in meinem Berufsleben, wenn man sich bei Arbeitgebern vorgestellt hat, ich meine, ich bin gelernter Verlagskaufmann und das Berufsleben hat ja auch irgendwann mal mit jungen Jahren begonnen, wie einer Bandwerkerlehre. Da wurde ich auch oft denunziert, auch von Arbeitgebern. Wegen der Behinderung. Ja, richtig. Mhm. Ich sollte also teilweise bei Arbeitgebern sogar vorgehen und dass der Chef da gesagt hat, also durch ihre Gangart würden sie unser gutes Geschäft hier schädigen und also da habe ich keine Worte gefunden. Weißt du, Peter, ich glaube, dass solche Wünsche, die kann man ja, wenn man krank ist oder behindert ist, ist das, glaube ich, auch ganz normal. Und das ist ein schöner Traum, dass man den auch hat. Ja. Aber was ich auch glaube, auf der anderen Seite, dass man in jedem Unglück, welches man hat, nie den Sinn oder den Blick verlieren darf für das Gute, was man auch hat. Richtig. Und du hast zwei Kinder, hast du gerade gesagt. Ja? Ganz genau. Zwei Jungs, ne? Sind das? Zwei Jungs, herrliche Jungs. Herrliche Jungs, 8 und 10 Jahre. Ja. Du hast eine Frau, die du lieb hast. Ja, auf jeden Fall. Ja? Das sind ja alles ganz wichtige Sachen, ne? Ja, das sind meine wichtigsten Eckpfeiler. Und da bin ich also auch Gott dankbar. Es ist nur leider so, dass im Moment meine zwei Söhne in der Pflege, Familie, leben. Das ist umständlich bedingt. Da läuft jetzt parallel etwas. Da möchte ich jetzt nicht so weit ausholen. Das wird verschiedene Sendungen jetzt passen. Ja. Aber ich, wie du schon sagst, hast du schon recht. Und das verliere ich auch nicht aus den Augen. Nee, aber dennoch hat man auch das Recht, mal ganz verrückt zu träumen und auch ganz über das Ziel hinauszuschießen mit den Träumen. Das ist auch richtig. Und das ist schon toll. Ich glaube, dass du heute vielen Leuten aus der Seele gesprochen hast, die jetzt zuschauen. Ja, ich glaube auch. Und ich wollte das nochmal so verdeutlichen. Ja. Wie wichtig das doch ist, dass man sich auch die Träume für sich auch erlauben soll. Und auch davon Kraft schöpfen darf. Absolut. Na? Ich hoffe, dass du mit deinen Söhnen zumindest Weihnachten verbringen kannst. Wird das gehen? Ja, ich hatte heute das Vergnügen. Vergnügen, meine Kinder 2 Stunden sehen zu dürfen mit meiner Frau. Mhm. Und leider Weihnachten wird vielleicht nicht so sein, aber wir haben trotzdem uns heute so lieb gehabt, dass ich immer wieder spüre, wie lieb sie ihren Papa haben und ihre Mama. Toll. Also, ja, dann wünsche ich dir, das haben wir jetzt nicht ergründen können, was da los ist. Ja, das ist in Ordnung. Dass das neue Jahr euch Glück in diesem Bereich bringt und dass ihr wieder eine glückliche Familie sein könnt. Das ist ja lieb von dir, Domian. Und darf ich noch mal eins zum Schluss vielleicht sagen, weil auch sicherlich die anderen Anrufe noch warten. Mhm. Mich hat gestern sehr imponiert und das ist auch wirklich verdient. Du bist ein sehr facettenreicher, gebildeter Mann und Mensch. Und mich hat sehr imponiert, dass auch dein Team, was sehr toll ist, wie sie dich gratuliert haben, das hast du redlich verdient. Hat mich auch sehr gefreut, muss ich sagen. Ja. Das war eine schöne Überraschung. Ich wusste das gar nicht, dass die alle hier reinkommen. Ja, und das hast du aber redlich verdient, weil ich denke, du bringst die Sendung hervorragend rüber. Und ich werde weiterhin ein treuer Zuseher sein. Mhm. Außer heute, weil es nicht geht in Wuppertal. Ja. Vielen Dank für die sehr netten Komplimente und alles Gute fürs neue Jahr, bitte. Dankeschön, Domian. Tschüss. Wir haben 1.33 Uhr. 15 Sekunden, kleine Pause. Die Sekunde. 1.34 Uhr, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Das ist die letzte Sendung in diesem Jahr, die letzte Sendung für Weihnachten und wir sind dann wieder da am 14. Januar. Heute nochmal eine offene Telefon-Talkshow und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, offen heißt freie Themennacht, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei und kostenfrei auch die Faxnummer 0800 5678 110. Verbunden bin ich jetzt mit Verena und Verena ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, grüß Verena. Dein Thema? Erstmal alles Gute noch zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön. Und du hast ein tolles Team und macht weiter so. Vielen Dank. Es geht um Folgendes. Ich bin seit 6 Jahren mit meinem Lebensgefährten zusammen. Mhm. Und mein Lebensgefährte, der schläft jetzt seit 3 Monaten nicht mehr mit mir. Mhm. Wohnt ihr zusammen auch? Nein, nicht direkt. Er ist aber immer bei mir. Mhm. Seit 3 Monaten schläft er nicht mehr? Nein. Und das macht mich unwahrscheinlich fertig. Mhm. Warum schläft er nicht mehr mit dir? Ja, er hat mir jetzt vor 3 Wochen gesagt, er hätte wahnsinnige Angst, dass ich schwanger werden könnte. Er will partout keine Kinder, das hat er auch schon von Anfang an gesagt. Mhm. Und ich kann voraussichtlich auch gar keine mehr bekommen, weil ich hatte vor knapp 9 Jahren eine Fehlgeburt gehabt. Mhm. Und da hat es Komplikationen gegeben und da wurde mir gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit kann ich gar keine Kinder mehr bekommen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit Sicherheit. Nicht mit Sicherheit. Mhm. Das heißt, du verhütest auch, du nimmst keine, du nimmst die Pille nicht ein? Nein. Nein. Hast aber in seiner Anwesenheit oder mit ihm sehr oft und immer wieder doch eigentlich den Wunsch geäußert, ein Kind haben zu wollen, noch haben zu wollen? Ab und zu mal, ja. Mhm. Ist das eigentlich ein großer Wunsch von dir, so ganz, ganz tief in dir? Wie bitte? Ist das eigentlich doch ein ganz, ganz tiefer Wunsch bei dir, ein Kind zu haben? Ich habe eine Tochter von 18. Ach, du hast schon ein Kind? Ja, aber so. Die ist behindert. Mhm. Von Geburt an. Mhm. Aber dann dennoch die Frage ist, gibt es doch noch den Wunsch, nochmal ein Kind zu haben? Hätte ich gerne, ja. Aber ich bin ja die ganzen letzten Jahre nicht schwanger geworden. Mhm. Und da hat es ihm ja auch nichts ausgemacht. Mhm. Und das, wie gesagt, vor 3 Monaten hat er so plötzlich aufgehört, mit mir zu schlafen. Das ist seltsam. Ist da irgendwas, habt ihr da ein Gespräch geführt oder ist da irgendwas geschehen, dass du so zurückterminieren kannst auf diese 3 Monate? Nee, das hat von heute auf morgen, weil da war ich ein paar Tage über die Zeit drüber weg mit meiner Periode und da hatte ich dann einen Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ und das habe ich ihm dann gesagt Und ungefähr so ein paar Tage später habe ich dann gemerkt, wie es angefangen hat. Bei ihm, dass er sich zurückzieht. Also wahrscheinlich hat er eine Panik bekommen, nachdem es jetzt hätte vielleicht passieren können, ne? Nachdem du ein paar Wochen drüber warst. Ich war nur ein paar Tage drüber. Ein paar Tage drüber. Ja. Dann hat er vielleicht gedacht, naja, das könnte ja doch passieren. Ja, aber ja. Ich meine, der junge Mann, oder vielleicht auch nicht mehr so junge Mann, kann ja auch verhüten. Liegt es nur daran, dass er Angst hat, dass du schwanger wirst? Ja, sagt er. Aber es gibt noch eine andere Version. Nämlich? Vor Anfang diesen Jahres, da war dasselbe auch gewesen. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, ja, weißt du, ich bin ein Typ, der braucht das nicht so oft. Mhm. Glaubst du ihm das? Nein, glaube ich ihm nicht. Vermutest du, dass da was anderes läuft? Nein, da läuft nichts anderes. Vermutest du, dass er dich nicht mehr so sehr begehrt? Das vermute ich, ja. Mhm. Wie war denn das so die letzte, also vor diesen 3 Monaten, wenn ihr miteinander geschlafen habt, war das schon gut, sehr leidenschaftlich und auch eher Routine? Ich würde sagen, seit Anfang dieses Jahres, ich bin nur immer auf ihn zugegangen. Ach so, immer nur. Immer ich. Das heißt, wenn du nicht initiativ gewesen wärst, wär gar nichts mehr gelaufen. Das klingt schlecht. Das klingt auch wirklich schlecht. Ja, das klingt so, als hätte er wirklich kein großes Begehren mehr. Wir haben uns erst wieder vor ein paar Tagen unterhalten. Mhm. Und da meinte er nur, das kriegen wir schon wieder hin. Sag ich, wie lange soll denn das noch so weitergehen? Mhm. Ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, wenn das so weitergeht, suche ich mir jemand anderes da nebenbei. Mhm. Und was sagt er da? Gar nichts. Gar nichts. Würde er das vielleicht sogar dulden? Ich weiß es nicht. Du kannst ihn auch einschätzen. Ist er eigentlich ein sehr eifersüchtiger Mann oder eher... Er ist nicht eifersüchtig, ist nicht nein. Mhm. Nein. Mhm. Er sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber das fällt nicht vom Himmel, dieses Hinkriegen. Hinkriegen kann man es nur, wenn man zumindest erstmal offen die Wahrheit ausspricht. Mhm. Und das müsste er tun, dazu müsstest du ihn bewegen. Und wenn die Wahrheit auch sehr bitter für dich ist, wenn er sagt, du machst mich einfach nicht mehr so an, so, dann wüsste man zumindest erstmal, woran man ist. Und da müsste man überlegen, was man da tun kann, ob man da überhaupt noch was tun kann. Mhm. Aber es einfach nur so zu verschieben, ist sehr unbefriedigend für dich und auch sehr verletzend für dich, finde ich. Das ist nur mehr wie verletzend. Mhm. Es ist auch, ich finde es ja auch demütigend für dich, wenn du sagst, das ganze Jahr habe ich immer angefangen mit dem Sex. Das heißt, du baggerst immer an ihm rum oder bettelst gar um Sex und dann macht er mit. Ja. Und wenn er dann mitmacht, wie läuft es dann? Dann läuft es eigentlich sehr gut. Mhm. Wirklich sehr gut? Oder hast du auch den Eindruck nur, naja, er macht es jetzt halt mit oder mir zuliebe? Ich hab so den Verdacht, dass er dass er es mir zuliebe gemacht hat. Mhm. Ich habe ihm schon den Vorschlag unterbreitet, dass wir mal zu einer Beratung gehen. Mhm. Das tut er alles kategorisch ablehnen. Mhm. Ich habe ihm jetzt vor ein paar Tagen gesagt, wenn das so weitergeht, dann machen wir eine klare Trennung. Mhm. Aber das will er nicht. Mhm. Ja, das ist immer dasselbe, dass ein Partner in solchen Situationen sich nicht traut, den Mund aufzumachen, aber auch nicht bereit ist, irgendetwas zu tun. Natürlich ist die Idee, wenn du sagst, lass uns mal zu einem neutralen Paarberater gehen, zu einem Paartherapeuten, ist das richtig für ein paar Sitzungen, damit ein neutraler Mensch euch einfach mal so ein bisschen moderiert und euch zum Sprechen bringt. Mhm. Finde ich eine gute Idee, hätte ich dir jetzt auch so vorgeschlagen. Aber du musst ihm wiederum verständlich machen, dass er, wenn ihm an der Beziehung gelegen ist, muss er auch etwas in die Waagschale werfen. Das heißt, er muss auch ein Signal geben. Ein Signal seinerseits wäre zu sagen, okay, komm, ich gehe mit dir dahin, ich tue was für uns, ich will uns eine Chance geben, dafür bin ich auch bereit, etwas zu tun. Hm. So. Oder er muss von sich aus den Mund aufmachen. Das musst du ihm auch so klar machen. Wenn er Scheu hat, zu jemand anderem zu gehen, dann muss er dir klar ins Gesicht sagen, was los ist. Frag ihn nochmal so ganz, ganz gerade heraus. Findest du mich nicht mehr anziehend, nicht mehr erotisch, nicht mehr geil? Habe ich nur schon gefragt. Und was sagt er dann? Antwort ist er nicht drauf. Ich habe ihn jetzt vor ein paar Tagen gefragt, ob ich habe ein paar Kilo zu viel, okay. Mhm. Und da habe ich gefragt, stört dich das? Da meint er nein. Mhm. Auf keinen Fall. So. Dann geht es wirklich nur so, dass du ihm sagst, okay, wenn du überhaupt du redest nicht, du willst nicht mit mir zu einem Paartherapeuten gehen, dann wird es darauf hinauslaufen, dass ihr euch trennt. Will er das? Will er das? Und wenn er es nicht will, dann muss er was tun. Punkt. Das ist richtig. Ja, und das musst du ihm so knallhart so sagen. Er muss auch kapieren, dass du konsequent bist. Dass wenn nichts von ihm rüberkommt, dass du die Konsequenzen ziehst. Nicht, dass der den Eindruck hat, naja, der kann ich ja viel erzählen und es läuft ja doch irgendwie weiter. Mhm. Das ist eine beschissene Situation für dich, weil er dich einfach er lässt dich da so hängen, ne? Du weißt nicht, woran du bist und er tut nichts. Ja, für mich sind das wie verbale Schläge. Mhm. Ich komme schon so. Wo geht er denn mit seiner Sexualität hin? Wie alt ist er? Er wird 36. 36, gut. Wie macht er das? Hast du ihn schon mal onanierend erwischt? Überhaupt nicht. Er hat zu mir gesagt, er hätte das noch nie in seinem Leben gemacht. Ach, glaubst du das? Ja. Glaubst du es bei ihm? Ja. Mhm. Ja, vielleicht hat er ja grundsätzlich sexuell schon ein... Das ist alles problematisch für ihn. Wie war es denn ganz am Anfang, als ihr zusammen wart? Wie es ganz am Anfang war, ja. Er war mal verheiratet gewesen. Mhm. Und wir haben uns aber während seiner Trennungsphase kennengelernt. Mhm. Und wo ich mit ihm zusammengekommen bin und wir die ersten Male geschlafen haben, da habe ich gemerkt, dass er nicht zum Orgasmus kommt, also keinen Samenerguss. Mhm. Und da habe ich ihn darauf angesprochen, ob da irgendwie was wäre. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, wortwörtlich, und das glaube ich ihm auch, er kann zwar mit einer Frau ins Bett gehen, er kann auch mit einer Frau so, sagen wir mal, so schlafen, aber dazu wäre es bei ihm noch nicht gekommen. Und ich wäre die Erste, mit der es hingehauen hätte überhaupt. Und da wäre er stolz, sehr stolz drauf. Heißt das denn, dass eure Sexualität eigentlich immer problematisch war? Ja. Von Anfang an? Ja. Und es gab dann auch nie eine Phase, so in, weiß ich, nach einem Jahr oder so, wo es gut und richtig locker und ekstatisch gar lief? Also da, doch schon, aber wie gesagt, wir sind jetzt, wie gesagt, 6 Jahre zusammen. Mhm. Die ersten 3 Jahre lief es gut und ungefähr ab dem 4. Jahr, kann man sagen, hat es angefangen. Mhm. Aber das, was du mir gerade erzählt hast aus eurer Anfangszeit, deutet für mich auch darauf hin, dass der Mann mit seiner Sexualität in irgendeiner Weise tief verstrickte Probleme hat. Das habe ich ihm ja auch gesagt. So, und deshalb ist es einfach wichtig und gut, wenn ihr zu einem Therapeuten gehen würdet. Sage ich jetzt nochmal. Versuche ihn in diese Richtung zu kriegen, Verena. Wenn ihm etwas angelegen ist an diesem Kontakt, an der Beziehung. Mhm. Toi, toi, toi. Domian, könnte ich denn bitte nochmal mit deinem Psychologen sprechen? Ja, natürlich, sehr gerne, wenn du es möchtest, klar. Dann leg mal auf und Peter ruft dich noch an. Okay, danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tanja, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tanja. Dein Thema. Mein Thema. Ja, mein Thema. Großes Thema, meine Mutter. Deine Mutter? Ja. Inwiefern? Inwiefern? Also, wir haben vorher in Köln gewohnt, fangen wir mal so an. Mhm. Und die haben ein Haus in der Eifel gebaut. Ja, und dann hieß es auch, kommen Sie doch auch hier hin. Und ja, und irgendwann haben wir uns breitschlagen lassen und sind wir auch runtergezogen. Wer sind wir? Wer ist wir? Mein Mann, meine 2 Kinder und ich. Mhm. 2 Kinder hast du schon? Ja. Wie alt sind die? Die kleinste wird im Januar 2 und die große wird im April 4. Mit 18 bekommen? Mhm. Ja. Gut, dann seid ihr hingezogen. Richtig. Ins Haus in die Eifel, was ja eigentlich schön ist, ne? Ja, so ist eigentlich, also kann ich mich nicht beschweren, außer dass halt, kaum eingezogen, kaum fertig, alles eingerichtet und dann fing es eigentlich schon an. Mhm. Ja, nur kritisiert und nach kurzer Zeit kam dann schon von meinem Mann dann, kam mein Mann zu mir und sagte, hör mal, deine Mutter hat sich beschwert und irgendwie, du kommst mit den Kindern nicht klar. Ich sag, wie, was hat die denn? Und ja, das ging dann immer hin und her und irgendwann hat es mir echt gereicht, da bin ich zu ihr hoch und sag, hör mal, was fällt dir eigentlich ein? Mhm. Ja, wie, stimmt doch gar nicht. Ja, jetzt fängt sie halt an, mich und meinen Mann aufeinander auszuspielen halt. Ihr wohnt in so einem klassischen Zweifamilienhaus? Also sie wohnt unten? Und sie wohnt oben, genau. Also deine Eltern wohnen unten? Nein, oben. Ach, oben, sowas. Die wohnen oben, die Eltern wohnen oben und ihr wohnt unten. Habt aber einen gemeinsamen Eingang. Richtig. Mhm. Also wir haben auch eine eigene Haustüre, ne? Also Wohnungstür. Ach so, die könnt ihr zuschließen. Richtig. So ja. Mhm. Genau. Aber sonst wohnt niemand in dem Haus. Kein weiterer Mieter oder so. Nee, sonst niemand. Wie lange wohnt ihr jetzt in diesem Haus zusammen? Ja, 3 Monate. 3 Monate wohnt ihr in dem Haus. Ja, das fängt mit Schikanen an, irgendwie, weiß ich nicht. Mein Mann soll jetzt sofort irgendwie Schnee wegschaufeln und da sage ich auch, hör mal, das geht jetzt nicht, wir sind am Essen oder irgendwas anderes. Ich meine, wir sind vier Personen, da fällt einiges an. Ja, oder, ja, und dann ist sie dann oben laut, also wirklich am Rumschreien, am Rumpoltern. Ja, so, dass die Kinder meistens gar nicht schlafen können. Ja, und wenn es dann um Einkaufen geht, jetzt leider Gottes, seit einer Woche ist unser Auto kaputt. Und habe ich heute gefragt, ob wir das Auto haben dürfen. Nee, geht nicht. Ich sag, wie geht nicht? Wir tanken auch nach. Nee, geht nicht. Ich sag, gut, ist okay. Ja, und das sind dann alles. Wie war denn das Verhältnis vorher so zu deiner Mutter und überhaupt, wie war die Stimmung, die Atmosphäre zwischen euch? Die Stimmung war eigentlich nie gut. Ja, also, ich sag mal, von 22 Jahren habe ich hochgerechnet vielleicht 8 zu Hause gelebt. Das fing dann auch an, von Wohngruppe zu Wohngruppe und so. Also in Heimen quasi? Ja, richtig. Ja. Warum hast du dich dann, wenn das Verhältnis überhaupt nicht so dolle war, darauf eingelassen, dass du da hinziehst? Ich weiß es nicht. Wenn ich das wüsste, ich weiß es nicht. Ja, hat das Geld, spielt das Geld eine Rolle? Könnt ihr da umsonst wohnen? Nein, auf gar keinen Fall. Ihr müsst also zahlen. Ja, richtig. Also wir müssen hier genauso bezahlen wie jeder andere auch. Und ihr habt eigentlich gar keine Vorteile. Abgesehen davon, dass ihr auf dem Land wohnt, schön wohnt und für die Kinder ist es natürlich letztendlich auch gut. Ja, also am Anfang hieß es dann, wenn du hier wohnst, dann passen wir mal auf die Kinder auf, dann könnt ihr mal weggehen und. Ne? Wie steht denn dein Vater in der ganzen Geschichte da? Hält er sich raus? Also mein Vater, meine Mutter hat einen neuen Mann jetzt. Mein Vater, den habe ich auch erst im November, kurz vor meinem Geburtstag, kennengelernt. Und der kann da auch nichts großartig zu sagen und der sagt auch nichts. Also der Mann jetzt, mit dem deine Mutter zusammenlebt, der hält sich da, ist relativ neutral. Der ist neutral, der hört sich meine Seite zwar an, hört sich ihre an, aber er sagt also, nichts. Das ist so eine klassische Geschichte, wo die Mutter oder beziehungsweise die Schwiegermutter so in die Familie reinfunken will, dass sie irgendwie bestimmen will, wie das läuft. Ja, richtig. Und du hast gerade das ja auch so formuliert, dass sie euch gegeneinander versucht aufzuhetzen. Ne? Ja, das ist total schlimm. Mein Mann war gestern noch oben, weil er Bewerbung geschrieben hatte am Computer. Hat er auch nett und freundlich gefragt und da hieß es dann noch, ja, Stefan, also hör mal, das geht aber nicht und wenn man die schreit da mit den Kindern rum und dann kommt er runter, sagt mir das natürlich, dann sage ich, wie bitte? Bei mir sagt sie, du schreist mit den Kindern rum. Wie reagiert denn dein Mann dann darauf? Nimmt er sie ernst? Nein. Also er hält schon, ihr beide haltet schon zusammen? Wir halten zusammen. Oder hast du den Eindruck, dass da schon so ein bisschen Sand ins Getriebe zwischen euch beiden kommt? Nein, überhaupt nicht. Ich meine, wir hatten schon mal Punkte, wo es am Kriseln war, aber es hatte nichts mit meiner Mutter zu tun. Ne? Also all die Jahre nicht. Wir sind jetzt 6 Jahre zusammen, 2 Kinder. Gut, die zweite kam etwas unverhofft, aber egal was kommt, das packen wir. Aber im Moment das reißt mich. Er sagt zwar dann auch, komm, beruhig dich. Gibt es auch einen im Moment, vielleicht jetzt vor Weihnachten oder so, einen ganz aktuellen Streit, der da bei euch in der Luft hängt? Ja, aktueller Streit wir wollten am Heiligabend halt Fondue machen, gemeinsam. Ja, und dann habe ich aber gesagt, also hat sie mich heute nochmal darauf angesprochen, sage ich, nee, also sei mal nicht böse, aber Heiligabend möchte ich schon gerne mit der Familie. Ich meine, ihr seid ja oben. Ne? Das muss ja nicht sein. Ist ja nicht so, dass ihr jetzt Zehntausende von Kilometern fahrt, um hier herzukommen halt. Ne? Also du möchtest im Prinzip alleine sein und sie möchte, dass ihr hochkommt. Richtig. Und jetzt ist wieder ein neuer Streit da. Richtig. Das sind so Kleinigkeiten mehr oder weniger, aber die hängt das so an die große Glocke. Und ich meine, wenn das Verhältnis richtig gut wäre, wäre man ja Heiligabend auch zusammen. Richtig. Aber wiederum muss auch akzeptiert werden, wenn der eine Teil sagt, Heiligabend sind wir alleine, wir machen vielleicht am ersten Weihnachtstag was zusammen. Ne? Genau. Also. Aber es ist nicht so. Und dann immer dieses Getue, wenn Besuch kommt, meine Enkelkinder. Und aber seitdem wir hier wohnen, ist die ganz ehrlich ja einmal mit der Großen in den Zoo gefahren. Und das war es. Also die Kleine sowieso nicht. Also Tanja, ich würde sagen, guckt euch das mal noch ein paar Wochen oder ein paar Monate an. Maximal ein paar Monate. Und dann, obwohl es sehr nervig ist, wo ihr gerade hingezogen seid, zieht um Gottes Willen da wieder aus. Ja, damit, ich habe ihr das damit, vorgestern im Kopf. Pass auf, weißt du, weswegen ich das auch mit so einer Vehemenz sage? Damit es ihr nicht doch noch gelingt, Zwietracht zwischen dir und deinem Mann zu sehen. Irgendwann liegen die Nerven so blank, dass vielleicht doch ihr beide euch streitet wegen ihr. Und das ist es nicht wert. Richtig, ja, das sagen wir uns ja auch. Dann nehmt die Umstände in Kauf, nochmal so einen Umzug zu machen, das ist nervig, ich weiß. Aber für den Frieden und für das Wohlergehen sollte man das machen. Richtig. Das habe ich ihr auch vorgestern gesagt, also wenn es so weitergeht, packe ich meine 7 Sachen und wir ziehen wieder aus. Mhm. Weil das kann ich nicht mehr, nervig. Und wie hat sie darauf reagiert? Ja, sie hat woanders halt hingeguckt, ist mir ausgewichen und meinte, ja gut, dann gehe ich jetzt halt hoch. Achso, naja, vielleicht hat das ein bisschen gewirkt, oder? Ja, ich kann aber, sie lässt aber auch nicht mit sich reden. Mhm. Ich spreche dann den Punkt an, der mir stinkt und sie blockt ab. Es gibt einfach Leute oder Situationen, oder wirklich, es gibt Leute, wo man irgendwann nicht mehr reden kann. Und die sind einfach so blockiert und so verquer, mit denen kann man nicht reden, da muss man dann die Konsequenz ziehen und gehen. Das ist das Klügste, glaube ich. Also wie gesagt, guckt es euch noch eine Weile an und dann weg da aus der Eifel. Ja, das habe ich, also ich denke mittlerweile auch schon so. Ich meine, mein Mann sagt zwar auch schon, ja, siehst du, das wusste ich von Anfang an. Gut, dann habt ihr halt einen Fehler gemacht und es passiert halt im Leben. Dann müsst ihr jetzt wieder ausbaden, aber das ist auch nicht so dramatisch. Ja? Ja. Alles Gute. Okay, danke, Domian. Tschüss, Tanja. So. Dankeschön, tschüss. Tschüss, tschüss. Nicole, 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Nicole, weswegen rufst du an? Ich habe ein folgendes Problem mit meinem Freund. So. Erzähl. Ja, der meint öfters jetzt abends erst nach 12 Uhr heimzukommen. Halt! Jetzt müssen wir erstmal den Fernseher oder das Radio ganz leise drehen. Sonst haben wir immer, habe ich einen Hall auf dem Kopfhörer. Ich mach das sofort. Ja, und du gehst bitte schön nah ans Telefon, damit ich dich auch gut verstehe. Ich bin schon da dran. Ja, jetzt geht's weiter. Das klang so dumpf gerade. Ach so. Also, der Freund. Fangen wir mal von vorne an. Ja, ich habe mit meinem Freund tierische Probleme. Mhm. Also, er meint, heimkommen zu müssen, wann er will. Er meint, nach Hause kommen zu können, wann er will. Genau. Ja, er geht morgens um 9 aus dem Haus und kommt nachts um 11, 12 wieder. Das heißt, ihr wohnt auch schon zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Ihr wohnt zusammen? Mhm. Ja. Ja. Und wir wollten auch heiraten und alles. Und ja. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Wir sind jetzt 1,5 Jahre zusammen. Wohnt auch schon 1,5 Jahre zusammen? Nee, ein Jahr. Ein Jahr. Mhm. Und seit wann kriselt das so ein bisschen? Seit einem halben Jahr. Mhm. Was gibt's denn noch für Probleme, außer dass er so lange wegbleibt? Dann fährt er meine Schwester nach Hause, da braucht er dann nur 2 Stunden anstatt eine halbe Stunde und dann frage ich ihn dann, wo er denn ist. Ja, dann sagt er, ich war bei meiner Schwester, also bei meiner Schwester. Was vermutest du? Läuft da irgendwas zwischen den beiden? Nee, zwischen den beiden nicht, aber ich schätze mal, dass noch eine andere, wo da wohnt. Ach so, dass er die Schwester als Alibi vortäuscht quasi. Ja, genau. Also du hast die Vermutung, da läuft das mit einer anderen Frau. Ja, genau. Mhm. Und wenn man dann was sagt, wird er sich rum und geht. Mhm. Ja, und ich weiß wirklich noch, was ich mit dem machen soll. Was ist, wie ist denn, abgesehen jetzt von diesen Problemen, die schon schwer genug sind, gibt es dann sonst so im Zusammenleben, läuft es sonst eigentlich ganz gut oder hakt es da auch? Bei uns hakt es. Also wir sind jeden Abend im Streit. Jeden Abend? Ja. Mhm. Dann geht er runter zu meinen Eltern, versucht da irgendwie was zu erzählen, dann gibt es wieder Krach. Die wohnen auch im Haus? Ja. Mhm. Und das ist mein Leben. Jeden Abend Streit? Wegen was streitet ihr? Wegen alles. Also auch kleine Scheißereien? Ja, genau. Mhm. Sind das sehr heftige Streite, Streitigkeiten, die da entstehen? Ja, gut, das ist schon hingegangen bis zur Prügelei. Bis zur Prügelei? Ja, da hat er mich geschlagen und geschubst und... Oft schon passiert? Jetzt in dem halben Jahr mindestens 4 oder 5 Mal. Da hat dich 4 oder 5 Mal geprügelt? Ja. Verprügelt, richtig? Genau. Wie stark geprügelt? Wie hat das gemacht? Wie? Da hat er mich draußen fast in eine Hecke reingeschmissen und... In der Wohnung schon in die Badewanne. Warst du verletzt? Zweimal. Da hatte ich einmal die Schulter war geprellt. Mhm. Und dann hatte ich den Rücken. Was erzählst du mir? Das ist ja alles das kleine oder das große Horrorkabinett. Ja. Schlaft ihr miteinander noch? Eigentlich nicht mehr. Auch nicht mehr? Nee. Ja, was macht ihr da eigentlich noch? Wieso seid ihr zusammen? Sag mal so, ich liebe ihn noch. Ja, aber Nicole, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen lachen muss, oder? Das ist nicht schlimm. Ja, nein, ich lache ja nicht aus, weil ich belustigt bin, sondern weil ich eher empört bin. Du erzählst mir, dass der sich in der letzten Zeit 4 Mal verprügelt hat. Dass ihr keinen Sex miteinander habt. Dass ihr jeden Abend miteinander Streitigkeiten habt. Dass dass er vermutlich sogar eine Freundin hat. Dass er über Stunden wegbleibt, du weißt gar nicht, wo er ist. So ein liebt man dann noch? Was liebst du denn an dem? Momentan weiß ich wirklich nichts mehr. Also ne, das ist ja immer die Grundfrage. Wenn man sagt, ich liebe jemanden, muss man auch die Antwort geben können, was liebe ich an dieser Person? Jetzt kommen wir nicht an mit der Vergangenheit. Es war früher doch so schön. So, ne? Das ist kein guter Ratgeber in so einer Fragestellung. Was liebst du aktuell an deinem Freund? Ich meine mal, so ist er ja dann noch eine halbe Stunde, dann am Tag ist er dann mal bei mir, dann ist er wieder nett und dann wandelt sich das alles wiederum. Aber das wird doch alles sofort kaputt gemacht durch dieses Verhalten, was du mir gerade von ihm erzählt hast. Ja, in dem Sinne schon. Ne? Also die tollste Nettigkeit hat doch keinen Bestand, wenn du von ihm ein paar Stunden später verprügelt wirst. Nee. Ne? Da ist alles kaputt. Da gibt es gar nichts mehr zu reden. Nee. Ja gut, ich weiß jetzt immer, was ich machen soll. Was? Du weißt trotzdem nicht, was du machen sollst? Ich weiß es schon. Ich weiß es, das liegt mir völlig auf der Hand, was du machen musst. Du musst ihn verlassen. Ja, ich bin schon 2 Wochen mal weg gewesen. Ja gut, aber du bist ja jetzt wieder bei ihm. Und wenn du so, wenn das jetzt, es läuft ja, ist es ja nicht, dass es mal gerade ein paar Tage ein bisschen kriselt. Es läuft, ist es ja doch jetzt eine ganze Weile und es ist so viel vorgefallen. Mhm. Da frage ich mich natürlich auch, und da solltest du dich auch fragen, was empfindet der denn für dich überhaupt noch? Warum ist der mit dir zusammen? Ja, wenn ich ihn dann frage, dann heißt es nur, schlägt dich. Mhm. Gut, liebt man, schlägt man denn eine Frau oder einen Menschen, den man liebt? Und geht man so mit jemandem um, wie du es gerade beschrieben hast? Nee. Nein. Aber auch gar keine Diskussion. Hm. Ist das kompliziert? Wessen Wohnung ist das? Ist das deine Wohnung oder meine? Deine. Das heißt, du kannst ihn eigentlich rausschmeißen. Ja. Mhm. In dem Sinne schon. Ja. Und in dem Sinne würde ich dann an deiner Stelle auch sehr klar jetzt überlegen und das neue Jahr eigentlich mit ihm gar nicht mehr anfangen wollen. Hm. Ist mein Rat, mein Tipp, Nicole. Ja, gut. Alles Gute trotzdem. Ja, danke. Tschüss. Und schöne Weihnachten. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche und für dieses Jahr von Domian. Ich bedanke mich bei meinem Team diese Woche, also das Team, was diese Woche hier war, ganz herzlich bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Anja Schönhardt, Michael Jansen, heute in der Technik, Dorit Herber, Conny Brückner, Christian Part und Elke Büchter. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein gutes und schönes Weihnachtsfest und einen tollen Übergang ins neue Jahr und natürlich auch ein verdammt schönes und glückliches neues Jahr. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom 14. auf 15. Januar. Bis dahin alles Liebe und alles Gute. Ich freue mich jetzt auf meinen Urlaub, aber freue mich genauso, dann wieder hier sitzen zu können und mit euch weiter so gute und interessante Gespräche zu führen. Ich freue mich sehr auf euch. Alles Gute, bis nächstes Jahr. Ciao.